ihr Gott, ihr Kopf, ihr Hof, ihr Sechtigar. Lässt man in einer Dame Schlafzimmer seinen Degen herumliegen, hat er keine besseren Gepflogenheiten. Wenn ihr zu dumm wisst, wie ich mich benehm, wenn ihr abgeht, dass ich kein Geübter in solchen Sachen bin, dann weiß ich überhaupt nicht, was sie an mir hat. Philosophier ihr nicht, Herr Schatz, und komm ihr her. Jetzt wird gefrühstückt, jedes Ding hat seine Zeit. Das mich nicht. Wenn mich dort erwischt, was wird aus dir, Paris? Verstecken sich, mein Schatz, mit Ohren still. Was will ich sehen, ob einer sich dort hinübertraut, wenn ich hier steh? Ich bin kein napolitanischer General. Wo ich steh, steh ich. Sind brave Kerl, meine Lakaien, wollen ihn nicht hereinlassen, sagen, dass ich schlaf. Sehr brave Kerl. Die Stimme, das ist ja gar nicht die Stimme vom Feldmarschall. Herr Baron? Sie sagen Herr Baron zu ihm, das ist ein Fremder. Gewiss ist ein Besuch. Fahr er schnell in seine Kleider, aber bleib ihr versteckt, dass die Lakaien ihn nicht sehen. Die blöde große Stimme müsste ich doch kennen. Wer ist denn das, Herrgott? Das ist ja der Ochs, das ist mein Vetter, der Lerchenau. Der Ochs aus Lerchenau, was will denn der? Jesus Maria! Sechs Tage, der Brief. Wir sind im Wagen gesessen und einen Brief haben sie mir an den Wagenschlag gebracht. Das war der Brief von Max und ich hab keine Ahnung, was drin gestanden ist. Daran ist allein schuldig. Kein. Wie euer Gnaden in der Galerie zu warten? Wohl seine Manieren gelernt, der Baron Lerchenau an dich empriert nicht. Was treibt er denn? Wo steckt er denn? Befehl, fürstlich Gnaden, ich bin heut noch nicht recht lang in fürstlich Dienst. Du Schatz, und nicht einmal mehr als ein Busse kann ich dir geben. Ich bin hier im Tier ein, der schliefe frech durch die Lakaien durch, er ist ein blitzgescheiter Lump. Und komm wieder, Schatz, aber in Mannschaften ohne die vordere Tür, wenn sie mir. Selbstverständlich empfängt mich ihr Gnaden. Pardon, mein hübsches Kind. Ich sag pardon, mein hübsches Kind. Ihr habt mir doch nicht ernstlich wehgetan. Ihre fürstliche Gnaden. Euer Lieben sehen vortrefflich aus. Sieh dir jetzt wohl, dass ihre Gnade entzückt ist, mich zu sehen. Und wir sollten euer Gnaden nicht, was für die frühe Stunde unter Personen von Stand, habe ich nicht seinerzeit wahrhaftig Tag für Tag unsere Fürstin Brioche meine Anforderung gemacht, dass sie im Bad gesessen ist, mit nix als eine kleine Wandschirm zwischen ihr und mir. Ich muss mich wundern, von der Gnadenlivree. Verzeihen Sie, man hat sich betrogen, wer ist befohlen? Ich hatte diesen Morgen die Migräne. Ein hübsches Ding, ein gutes, sauberes Kind. Ich bin auch jetzt noch nicht ganz wohl. Der Arventor wird darum vielleicht die Gnade. Natürlich. Meine Kammerzofe, ein junges Ding vom Lande. Ich muss fürchten, sie inkommodiert euer Leben. Ganz allerliebst, mich, nicht im Geringsten. Mich, im Gegenteil, euer Gnaden werde vielleicht verboten. dort sein, dass ihr das Bräutigam indes ist. Als Bräutigam? Ja, nur ihr Gnaden, denn doch aus meinem Brief genug sein. Natürlich. Ich habe Titel. Wer ist die 15? Ich habe den Namen auf der Zunge. Willi, Pudeljung, gesund, gewaschen, allerliebst. Wer ist denn die Braut? Das Fräulein Fanninal. Hab euer Gnaden den Namen nicht verheimlicht. Natürlich. Wo habe ich meinen Kopf? Bloß die Familie, sind's keine Hiesige? Jawohl, euer Gnaden, es sind Hiesige. Nein, durch die Gnaden ihrer Majestät geadelt die Lieferung für die Armee, die in den Niederlanden steht. Ich seh, euer Gnade, Händler, und so der schöne Stirn ob der Messalliance. Allein, das ist zu sagen, das Mädel ist für einen Engel hübsch genug. Kommt frisch, wie es aus dem Kloster ist das einzige Kind, dem Mann gehören 12 Häuser auf der Wied, nebst dem Palermhof. Und seine Gesundheit soll nicht die beste mein sein. Mein lieber Vetter, ich kapier schon, wie viel's geschlagen hat. Und mit Verlaub fürs ihr Gnaden, ich denke mir, gut's adeliges Blut gelungen im Leib zu haben. Für das Mal, man bleibt doch schließlich, was man ist. Corpo di Bacco. Den Vordreht, wo er ihr Gebiet wird man der Frau Gemahlin noch zu verschaffen wissen. Und was die Kinder anlangt, wenn sie den in den goldenen Schlüssel nicht konzertieren werden, wappel, sie werden es mit den 12 eisernen Schlüssel zu den 12 Häusern auf der Wieden zu getrösten wissen. Gewiss, oh sicherlich dem Vetter seine Kinder, die werden keine Don Quixoten. Warum ihn aus die Schokolade geruhen nur da? Psst, psst. Wieso denn? Wenn ich euer Gnaden gestehe, dass ich so gut wie nüchtern bin. Marianne, komm sie her, servier sie seiner Liebe. So gut wie nüchtern, euer Gnaden. Sitz im Reisewagen, seit 5 Uhr früh. Durch ein gestelltes Ding bleibt sie hier, mein Herz. Ich hab ihr was zu sagen. Meine ganze Livree, Stallpasche, Neger, alles. Alles und denn ich hab zusammen meinen Almosenier. Hat sie noch ein Biskotterl? Bleib sie doch süß, ein süßer Engel, Schatz, ein Zauberer. Sind auf dem Wege zum weißen Ross, zu mobilisieren. Heißt bis übermorgen, ich geb was Schönes drum mit ihr. Bis übermorgen, und auf ihr Augen zu scharmazieren wie dann zählen wir ins Palais von Fanninal. Natürlich muss ich verheerte Bräutigams aufführen. Will sie denn nicht worden? An die wohlgeborene Jungfer Braut deputieren, die die Silberrose überbringt, nach der hochadeligen Geflogenheit. Wen von der Verwandtschaft haben euer Liebden für dieses Ehrenamt ausersehen? Die Begierde darüber, euer Gnadenratschlag einzuholen, hat es kühn gemacht. In Reisekleidung bei der heutigen Levee. Von mir? Gemäß brieflich in aller Devotion getaner Bitte. Ich bin doch nicht so unglücklich, wie diese Boten sind zum Glück der Missfallen. Wie denn? Natürlich einen Aufführer. Sie können aus mir machen, was sie wollte. Aus der Verwandtschaft. Sie hat das Zeug dazu. Den Vetter Preising, wie den Vetter Lambert, ich werde... Dies liegt in euer Gnaden aller schönsten Händen. Ganz gut, will er mit mir zu Abend essen, Vetter? Sagen wir morgen, will ihr, dann proponiere ich meine. Euer Gnaden sind die Herablassung selber. Indes, dass er mir wiederkommt, ich gehe nicht eher fort. Oh, wenn sie noch da, kann ich den Vetter für jetzt noch dienlich sein. Ich schäme mich bereits, an euer Gnaden Notar eine Rekommendation wäre mir lieb. Es handelt sich um den Ehevertrag. Mein Notari kommt öfters des Morgens. Schau sie doch, Marianne, ob er nicht in der Antichambre ist. Und warte! Wozu nicht, kann man so viel euer Gnaden, braucht sich die Bedienung um mein Wien. Lass er doch, Vetter, sie man ruhig gehen. Das gibt mich zu, bleibt sie hier zu ihrer Gnaden. Bring jetzt kommt das mir von ihr die Freiheit ein. Ich ließe solches Goldkind meiner Seele nicht. Das infame kein Volk. Euer Lieblings sind dazu besorgt. Doch hab ich nicht gesagt, ihr wird euer Gnaden zu mögen haben. Hab ich meinen Notari in der Vorkammer warte. Fürstige Gnaden haben die Notari, dann den Verwalter, dann den Buchelchef, dann von Exzellenz Silva hergeschickt, ein Sänger mit einem Flötisten. Ansonsten das gewöhnliche Bagage. Hat sich schon einmal mit einem Kavalieren tête-à-tête zu Abend gegessen? Nein, da wird sie auch machen, Wüsi. Ich weiß halt nicht, ob ich das darf. Warte, lassen! Der Vetter ist, ich sehe es, kein Kostverächter. Mit euer Gnaden, ich mach frei daran, da gibt's keine Flausen und keine Etikette und keine spanische Toherei. Aber war doch ein Bräutigam ist. Ach, das sind doch Hermenis als mir, den bin ich ja nicht. Wer guter Hund auf einer guten Pferde und doppelscharf auf jedes Wild, noch links, noch rechts. Ich sehe Lied im Betracht als Profession. Das will ich meinen, wüsste nicht, wie ich mir besser behaken könnte. Ich muss euer Gnaden sehr bedauern, dass euer Gnaden nur mit der Chemie aus die verteidigenden Erfahrungen besitze. Brüller, es geht nicht über die der anderen Seiten. Ich glaube, dass diese Male fertig sind. So will sein, dass Joa so viel Stunden denkt, der Docker ist keine. Keine. Und ich. Und ich. Und ich in der Kubino ein Geschenk erlaubt zu lesen wär. Darf ist man kein Auerhahn und kein Hirsch, sondern ist man Herr der Schimpf. Dass wenn ihr nach dem Kalender versiert, ist halt so Gnaden. Der Mai ist nicht lieb fürs verliebte Geschäft, das weiß jedes Kind. Aber ich sage, schönes Juni, Juli, August, da hat's Nächte. Da ist bei uns da droben so ein Zuzug von jungen Mädchen, das sind Böhmchen herüber. Ihre zwei, drei, halte ich oft bis im November mir im Haus, dann schicke ich sie heim. Zur Ernte kommen sie. Sonst sind anständig und gut. Dann schicke ich sie heim und wies das mich, das junge, runde böhmische Volk schwer und süß. Mit denen wollt und denen stolz im deutschen Schlag, scharf und herb wie Retzerwein, wie sich das Mischen tut. Und überall steht was und lauert und schied und den Gattern und schleicht zueinander und liegt beieinander. Überall singt was und schupft sich in den Hüften und mäht was und planscht und blättert was im Bach und in den Pferd schwimmt. Und hier ist sie, da wieder her. Und ich könnte sein, die Juppila selig in tausend Gestalten, der verwende für jede. Wie auch für den Stier, so grob will er sein. Oder möchte die Wolken spielen, oder her aus Eisen kommen, als ein Zweifel nasse Luft. Je nachdem, und je nachdem, das Frauenzimmer hat gar vielerlei Orten, wie es will genommen sein, da ist die demütige Magd und da die trotzige Teufelskreatur haut die schwere Stalltier an den Schädel. Und da ist die kichernd und schluchzend den Kopf verliert. Die hab ich gern. Und jener wieder, der sitzt im Auge erkalter, reine der Satan. Aber es kommt eine Stunde, da flackert dieses lauernde Auge und der Satan, in dem er stäbe der Blicke dazwischen schießt, der wird's mit dem Mahlzeit unvergleichlich. Ihr selber ist einer, meine Söhne. Und der eine hat die Gnad, die keiner anschaut. Im schmutzigen Kittel schlumpft sie her, hockt in der Asche hinterm Herd. Die, wo du sie angehst zum richtigen Ständel, die hat's in sich. Ein solches Staunen gar nicht begreifen können. Und Angst und Scham und auf die Letzte eine rasende See. her, der gnädige Herr, herabgelassen gar zu ihrer Niedrigkeit. Ihr weiß mir, dass es auch witzig. Die Bäume schlichen sein, sanft wie der Wind, das frisch gemähte Heu beschleicht. Und welche, doch gilt's, wie ein Luchs hinterm Rücken heran, und den Mehlstuhl gepackt, dass sie taumelt und hinschlägt. Muss heut aho. In der Nähe dabei sein. Nein, ihr agiert mir gar zu gut. Lasse mir doch das Weiß Bild. Weiß mir ich so steckst und lebe. Doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, meine künftige Frau Gemahlin Bedienung. Hey, meine Kleine da, was soll ihr, ihr Fräulein Braut? Wird schon versehen sein und nicht anstehen auf euer Nebenhaus. Das ist ein feines Sieg, mein Galott. Da ist ein Tropf, Blut ist Blut dabei. Euer Lieben haben ein scharfes Auge. Geziemt sich finden der Ort und erst Personen von Stand in solcher Weise von adeligem Blut bedienet wird. Führe selbst ein Kind meine Laune ein mit kind mir. Ein Kind gar ein Mädel, das will ich nicht hoffen. Nein, einen Sohn, so. Wird mir durch Gepräge im Gesicht und es lebt der Geist. Ein Schleimer, dass ich die sieben Rosen auf den Händen übergeben wird, ihre Seite sehr aufbringt. Soll mich recht frei, aber warte in meiner Gäste. Gib mir Gnaden, das Sofa, ihr lasst nicht locker. Ei, geh sie nur und bringst das mit ein Jocke. Da ist gewacht. Bring so schnell, ich weiß schon, was ich tue. Könnt eine lange Fürstin sein. Vor meine braune und reue, wie meine Stammbart zu verlieren. Liebst einer Locke vom Ahnherrn Lechenau, der ein großer Klosterstifter war und Oberst im Landhofmeister in Kern und in der windische Mark. Wollen euer Gnaden leicht den jungen Herrn noch als Bräutigams Aufführer haben? Geschaut und einverstanden. Mein junger Vetter, der Graf Octavia, wüsste keinen Vornehmeren zu wünschen, wäre in Devotion dem jungen Herrn sehr verbunden. Seh er ihn an! Die Ähnlichkeit, ja, ja, wie aus dem Gesicht geschnitten, hat mir auch schon Gedanken gemacht. Raff, Raff, Raff, und wer sind meine domestiken Tier? Da halt ich's ja auch wie was Besonderes. Jetzt ziemt sich. Immer um meine Person. Sehr. Jetzt aber geh sie mal rein. Ja, wieder. Und lass sie dir die Schuhe herein. Mein schönstes Kind. Gibt's ein Kind. Gewisse, wenn ihr jetzt noch einen Augenblick Audienz. In dieses Nacht zu tun, ist Alles ihr geheim geschrieben, nur für Obersündigkeit in der Satze seid, um einen Leichnam in der Kammer von einem gräflichen Palais, eine Bürgersfrau mit der Mann vergiftet, den Ehemann dieser Nacht um 3 Uhr. Lasse mich mit dem Traum schön ruhen. Ich gerade tut gekannte Vertraulichkeit aus der großen Welt. Ich will nichts wissen, lasse mich mit dem Traum in Ruhe. Glück und Segen aller Wiegen, euren Gnaden wollen sie, eingegraben steht erhaben, hier in unserem Herzen drin. Verstanden, Herr Notar, Herr Schloss und Herr Schaff Gaunersdorf, an mich zu Ring von Losten frei und ungemindert ein Privilegien, so wie mein Vater selig sie besessen hat. Gestatten, hochfreiherrliche Gnaden, die submisseste Belehrung, dass eine Morgengabe wohl vom Gatten an die Gattin, nicht aber von der Gattin an den Gatten bestellet und stipuliert zu werden fähig ist. Das mag wohl sein, das ist so. Aber im besonderen Fall. Die Formen und die Präskriptionen kennen keinen Unterschied. Haben ihn aber zu kennen, wenn eines hochadrige Blutes blühen, das Spross sich herablässt, die Bebende eines übernes Bürgerlichen. Beim Selbstfandinat bin ich verstanden, auch der Depressor zu machen vor Gott und der Welt und sozusagen angesichts kaiserlicher Majestät, da wird Corbore Bacco von Morgengabe als geziemendem Geschenk dankbare Devotion, für die hingab so im Blute sehr wohl die Rede sein. Verdammt! Noch von der als morgen Gabe will ich das Gitter, das einen Wohl verklausulierten Teil der Mitgift. Als morgen Gabe geht das schon nicht in seinen Schädel? Der Teufel hier! Die Garde ist in Eifersucht, die Körpertiere heute der Morgen könnte sein. Auf allem Osten, jede Schritt die Dame sieht, jede Wagen die Dame steigt, jede Brief die Dame bekommt, wir sind da. Jede Schritt die Dame sieht, jede Wagen die Dame steigt, jede Brief die Dame bekommt, wir sind da. An die Ecke, in die Kamin, wir sind da. In den Wette, in die Kommode, in eine Schank unter die Dachhalle, in die Ecke, in die Kamin, in die Wette, wir sind da. Hier in Garde, wirklich bedauern, wirklich bedauern. Was soll es geben, diese Wien? So probe nur, kennt sie die Jungfer Mariander? Das Sofen hier im Haus bei ihrer Gnade. Sei du, Küsser voll, jetzt Sieger, Sieger, meine Nicht, die wird besorgen, sei der Sieger ihrer Gnade. Wer sitzt da? Darf ich das Gegenstück zu der sauberen Kammerzofe präsentieren? Die Ähnlichkeit soll, hör ich, verkennbar sein, Leopold, das Futterroll. Und da ist nun die silberne Rose. Lassen und rühmen, haben die Gnade und stellen's dorthin. Vielleicht das Sofa soll's übernehmen, ruft man ihr. Nein, lassen nur, die hat jetzt keine Zeit. Doch sei er sicher, den groben Oktavian biet ich ihm auf. Wir zu lieb schon tun und als euer lieben Kavalier verfahren mit der Rosen zu der Jungfer Braut. Stellen ihn es nur hin und jetzt, Herr Vetter, sag ich ihm adieu. Man retiriert sich jetzt von hier. Ich werd jetzt in die Kirchen gehen. Gnaden haben heut durch unversiehte Huld mich tiefst beschämt. Da geht er hin, der aufgeblasene schlechte Kerl. Und kriegt das hübsche junge Ding und einen Pinkeldell dazu. Es müsste so sein. Und bildet sich noch ein, dass er es ist, der sich was verdient. Jetzt muss ich noch den Mut. war kurz oder lang. Bin ich die Halbwärterin, dass ihn das Wort so kriegt und die Zeit im Grunde kege. Die Zeit, die Länder doch nichts an den Sachen. Die Zeit, die ist ein Sonderbar, wenn man Ich habe nicht einmal gegessen. Lauft sie mir ein Grafen nach und bittet sie noch auf ein Wort herauf. Ich habe nicht einmal gegessen. sind aufgesessen. Reitknecht hat gewartet. Reich beim Tor sind aufgesessen. Warum die Ecken, wie der Wind. Um die Ecken, wie der Wind. Warum die Ecken, wie der Wind. Wir haben geschrien. Warum sonst? Um die Ecken, wie der Wind. Es ist gut, geh nur wieder. Denn Mohammed, das da droht, weißt ja nicht wohin. Zum Graven Octavia gib's ab und sag, da drin ist die silberne Rose. Graf weiß ohnehin,